Ich fürchte, ich habe einen Lunatic geknallt und weiß es nicht mehr. Ich so ganz cool, nahm eine Berserk-Portion, Mann, ist das Zeug geil, Digga. Tür. Der Rest ist ein Filmriss. Heute Morgen erwachte ich auf dem Boden direkt vor der Kloschüssel. So, ey. Hey, hey, so, ey. Mein Hoden lag am Boden und hatte Lunatic-Fellreste an sich. Ich fürchte, ich habe ein Lunatic geknallt. Der Rest ist Filmriss. So, ey. Hey, hey, so, ey. Hey, hey, so, ey. Hey, Berserk-Portion machen mich wuschig. Ich fühlte mich geil. Bei Öffnen der Tür hatte ich die ganze Tür angerissen, Mann. Ich bin so stark durch das Zeug geworden, einfach geil. So geil. Hey, hey, so geil. Hey, hey. Als ich auf dem Scheißhaus erwachte, nur noch Filmriss. Aber ich finde es geil, ich glaube. Oh nein, er wird doch nicht, wird es tun, haha.